Warten auf das Spiel. Bis zum Finale steigt die Spannung. Das Publikum, gebannt und jubelnd. Wer wird triumphieren? Wer im Schatten stehen? Im strahlenden Lichtermeer. Nur noch Sekunden. Auf Großbildschirmen in hoher Auflösung übertragen. Welt außer Atem. In Jubel und Trauer.